Ja, den Wunsch umzugestalten, den Körper umzugestalten, hat ja jeder von uns irgendwo. Jeder versucht, besser auszusehen, attraktiver auszusehen. Ich denke mal, ein Punkt war, dass Michael Jackson überhaupt nicht klar damit gekommen ist, dass er natürlich schwarze Hautfarbe hatte. Entsprechend auch, wenn man seine Kinderbilder sieht, seine jugendlichen Bilder, sieht er sehr negriert aus. Eine sehr breite Nase, Kraushaare, relativ dunkle Hautfarbe. Hat man versucht, so seinem inneren Idealbild eines Weißhäutigen nachzueifern. Wobei dann dazu ja noch eine transsexuelle, transidente Komponente kommt, denn er sieht ja im Laufe seines Lebens immer weiblicher aus. Sie nennen es, er kam nicht klar. Welches Psychogramm steckt hinter diesem Nicht-Klarkommen? Naja, also es gibt solche Störungen wie zum Beispiel die Körperdysmorphie-Störung. Das sind Menschen, die immer wieder Schönheitsoperationen anstreben, was natürlich dem normalen Menschen jetzt allein aus Kostengründen nicht in dem Ausmaß gelingen kann wie Michael Jackson, der aufgrund der Millionen, die er verdient hat, da sehr viel offener stand. Nicht? Bei Michael Jackson war es eben so, dass er seinen Wunsch nach Veränderung dann ständig, wobei ja immer wieder neue Wünsche aufgetreten sind, nicht immer wieder weiter verfolgen konnte. Verschärfend kam ja hinzu die Vorwürfe gegen ihn, Verabreichung von Rauschmitteln an Minderjährige, geplante Verschleppung, Anklage wegen Belästigung und Missbrauch von Minderjährigen. Ich denke mal, Michael Jackson hat verschiedene Probleme gehabt. Also er ist von den Kinderbildern her ja eindeutig männlich. Nachher kleidet er sich so, macht sich sehr, sehr stark in Richtung Transidentität, Transsexualität. Sieht sehr weiblich aus, heiratet trotzdem zweimal eine Frau. Andererseits sind es dann wieder Jungen, mit denen er da angeklagt wird wegen sexueller Delikte. So ganz genau wusste er wahrscheinlich selber nicht, in welche Richtung er da eigentlich tendiert. Sie sind in Ihrer Praxis als Medizinpsychologe mit solchen Dingen alltäglich konfrontiert oder ist es schon ein besonderer Fall? Was ist Ihr Urteil? Ohne Frage ein völlig besonderer Fall. Also von der Alltagspraxis des Psychotherapeuten gehören solche Fälle überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Also körperdysmorphe Störungen zum Beispiel sind sowieso eher seltener und tauchen auch nicht unbedingt beim Psychotherapeuten auf, weil die projizieren ja ihre Depression, ihre seelische Unzufriedenheit einfach auf Körpermerkmale. Die sind mit irgendeinem Körperteil nicht zufrieden, glauben dann, bilden sich dann ein, dass eine Schönheits-OP ihre ganzen Probleme verändern werden würde, was in der Regel nicht zutrifft. Also die Patienten mit der körperdysmorphen Störung lassen sich dann operieren, sind einige Zeit zufrieden mit der neuen Nase, mit den angelegten Ohren oder was auch immer sie gemacht haben. Dann aber kommen die Depressionen wieder hervor und sie glauben dann, dass sie mit der nächsten Schönheitsoperation das wieder verändern können. Es ist ja auch ein Verschwinden wollen oder ein in andere Rollen kriechen. Eines der ersten, aber auch hartnäckigsten Gerüchte über Michael Jackson war ja, dass er mit seiner Schwester Janet identisch gewesen sei und erst ein gemeinsamer Auftritt hat das dann widerlegt. Auch das ein Phänomen, mit dem Sie konfrontiert sind? Nicht in der täglichen Praxis. Ich meine, wir alle schlüpfen ja in andere Rollen. Das fängt schon an, wenn man einen Arztkittel anzieht, verhalten sich anders und eine Bundeswehruniform und das tritt bei diesen Popkünstlern auch auf, in dem Augenblick, wo die einfach sich verkleiden, auf der Bühne stehen, sind das schon andere Menschen. Da passiert bei jedem Kick und man verhält sich dann auch anders. Es gibt Künstler, die völlig introvertiert und ruhig sind, in dem Augenblick, wo sie auf der Bühne stehen, drehen sie dann völlig auf und hinterher schalten sie wieder auf introvertiert ruhig zurück. Also das verändert ja, berühmt zu werden, verändert ja die Persönlichkeit sowieso. Und das im Rampenlicht stehen, ich meine, er war ja nur ganz, ganz oben, ist ja auch eine ganz arge Belastung, das darf man nicht vergessen, dem im Grunde genommen keiner gewachsen ist. Also ständig durch die Medien durchzugehen, ist ein massiver Stress, der irgendwo ja auch krank machen kann. Wenn man sich die Lebensgeschichte von ganz, ganz vielen Künstlern anguckt, die ganz oben gestanden haben, dann zerbrechen eben sehr, sehr viele an diesen Geschichten.